Der US-Demokrat Sam Nunn im Bericht von Klaus Remme. In Israel ist man von den Vorgängen im Iran direkt betroffen. Schließlich finanziert der Iran die Hamas. Schließlich würden sich iranische Atomraketen, wenn es denn schon welche gäbe, zunächst auf Israel richten. Wir schauen in unserem internationalen Pressegespräch nach Israel mit dem israelischen Journalisten Gil Yaron. Guten Tag, Herr Yaron. Schönen guten Tag. Was herrscht denn in den Medien vor? Ist das die Angst vor einer unkontrollierten Reaktion der Mächtigen im Iran? Oder gibt es doch eher so die Hoffnung, dass es eine friedliche Revolution geben könnte, so wie vor 20 Jahren im Ostblock? Man kann in der israelischen Presse eindeutig eine Kehrtwende ausmachen, die am Wochenende begonnen hat. Seitdem in den Straßen Teherans ein Ende des Regimes gefordert wird, macht sich in Israel Hoffnung breit. So vergleicht ein Leitartikel der liberalen Tageszeitung Haaretz den Reformistenführer Mir Hussein Mousavi heute mit dem sowjetischen Michail Gorbatschow oder dem südafrikanischen Frederic de Klerk, also zwei Männern, die aus dem Innern des Regimes kamen und einen Wandel einleiteten, der weiter reichte, als sie selbst anfangs angenommen hatten. Israelische Politiker sollten jetzt still darauf hoffen, dass das iranische Volk seine Diktatoren abschüttle, rät Haaretz. Jetzt ist aber mir Hossein Mousavi, der sich an die Spitze der Bewegung gesetzt hat, nicht ein erklärter Freund Israels. Er ist ein von den Machthabern zugelassener, also genehmer Politiker. Schauen die Zeitungen da eher auf Mousavi oder vielleicht auch eher auf die Menschen, die auf den Straßen sind? Nur noch vor einer Woche war die israelische Presse in der Tat sehr skeptisch. Man sprach von einem Austausch. Mousavi oder Mahmoud Ahmadinejad seien zwei Seiten derselben Münze. Immer wieder erinnerte man daran, dass schließlich Mousavi in seiner Amtszeit als Premier das Atomprogramm wieder aufgenommen und zahlreiche Erschießungen genehmigt hatte. Doch jetzt hat sich der Tenor geändert. Selbst die konservative Jerusalem Post findet inzwischen, dass ein Aufstieg Mousavis eine gute Sache sein könne. Die auflagenstärkste Tageszeitung Yedioth Ahronot verkündete sogar, Mousavi sei lediglich eine Plattform. Die wahre Story seien die mutigen Fußballspieler der Nationalmannschaft, die grünen Armbänder der Revolution tragen, die niedergeknüppelten und beschossenen Massen in den Straßen. Die wahre Story seien die Frauen, die sich weigerten, unter den Kopftüchern stillzuhalten und jetzt ihre Freiheit forderten. In Israel fürchtet man die iranische Bombe, aber auch das iranische Regime. Gibt es denn so etwas wie eine Güterabwägung, was aus israelischer Sicht wichtiger wäre, ein Regimewechsel oder der Stopp des Atomprojekts? Nun, da sind die Meinungen natürlich noch sehr geteilt. Die Hoffnungen auf Regimewechsel ist nämlich recht neu. Noch vergangene Woche erklärten ja die Analysten, dass die Mullahs in Teheran stets an der Macht bleiben würden, in dieser oder in jener Form. Erst seit dem Wochenende erlaubt man sich, wie Haaretz, die Frage zu stellen, ob ein Ende der Theokratie im Iran überhaupt möglich ist. Staatspräsident Shimon Peres hatte gestern erklärt, ein Regimewechsel sei wichtiger als der Kampf gegen die Atombombe. Diese Aussage wird in der Presse heute wieder relativiert. Aber immer mehr Kommentare sprechen heute davon, welch positive Aussichten die Unruhen im Iran für Israel in sich bergen. Wenn nicht einen völligen Kurswechsel, so Haaretz, dann wenigstens machten sie Europa und die USA kritischer gegenüber dem Regime in Teheran, das darüber hinaus auch noch anfälliger für die Konsequenzen harter Sanktionen werde. Jetzt haben wir aber gerade den US-Demokraten Sam Nunn gehört, der sagt, man muss mit den Machthabern reden, so lange reden, bis man wirklich sagen kann, wir haben alles versucht. Ist das denn der Kurs, den sich die israelischen Kommentatoren wünschen? Nun, die meisten Kommentatoren in Israel wünschen sich eine entschlossenere Haltung des Westens gegenüber dem Iran. So fordert Dan Margalit in der kostenlosen Tageszeitung Israel Hayom US-Präsident Barack Obama dazu auf, von der Erfahrung Neville Chamberlains zu lernen, dessen Beschwichtigungspolitik Adolf Hitler nur ermutigte. Es sei jetzt nicht die Zeit, von Samuel Huntington als Kampf der Kulturen bezeichneten Konfrontation mit den Diktatoren in Pyongyang und Teheran zurückzuschrecken. Das wäre für die gesamte Menschheit katastrophal. Andere Kommentare freuen sich jedoch darüber, dass endlich ein differenzierteres Bild des Irans in den israelischen Medien erscheint. Teheran hebt in einer Straße die Faust gegen Amerika und Israel und demonstriert in einer Nebenstraße für Menschenrechte und Demokratie. Herrgott nochmal, wen soll man da noch bombardieren, spottete ein zynischer Kommentar in der Tageszeitung Haaretz im klaren Votum gegen einen militärischen Schlag. Der Blick in die israelische Presse. Vielen Dank, Gil Yaron. Vielen Dank.